Bye. Dank, dass ihr alle da wart. War echt schön. Und die After Hour geht jetzt gleich da unten weiter. Und mit Adam und mit mir, wenn ihr Lust habt, würde ich mich tierisch freuen. Also, wir müssen jetzt leider hier oben aufhören. Aber trotzdem nochmal tausend Dank. Und Applaus für den Adam nochmal, bitte. Danke. Also die Treppe hier runter zur After Hour, okay? Und denkt dran, nehmt eure Jacken mit. Danke.